Ich begrüße euch zur Landesvorstandssitzung der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Das ist der 15. Vorstand und das ist auch unsere 15. Sitzung, wenn ich das richtig verstehe. Heute am Donnerstag, 16.12., ist es 20.33 Uhr. Anwesend sind Wilk, Waco, Ober-Eichwald, Balli, Daniel und Tatjana. Damit sind wir beschlussfähig und als erstes haben wir auf der Tagesordnung die Annahme des Protokolls. Das ist vom 2.12. Gibt es da Ergänzungen oder Einwände? Nein. Damit ist das einstimmig angenommen und wir kommen zu den Berichten des Landesvorstands und beginnen mit Wilk. Wieder eine interessante Woche, ich sage interessante 14 Tage. Wir hatten eine Arbeitssitzung, Wahlkoordination. Wir hatten einen Termin mit den Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl am 15. Mai 2022. Wir hatten, naja, das übliche Tickets bearbeitet und so weiter und so fort. Aber ich hatte noch Gespräche mit anderen Parteien bezüglich der Reduzierung der Unterstützungsunterschriften. Dann hatte ich auch mit dem Landeswahlleiter zwei Telefonate gehabt, sehr nett, aber hat verwiesen auf den politischen Teil, das heißt also auf den Landtag. Dann habe ich sehr intensive Gespräche mit unserer Fotografin geführt, die also die KandidatInnenfotos im Januar machen wird. Und wir haben ja einige Treffen gehabt zum Thema Wahlprogramm und haben das Wahlprogramm des Jahres 2017 nochmal deutlich reduziert. Werden das auch noch bis morgen Abend, 24 Uhr machen. Und es wird natürlich dann deutlich schlanker sein als vorher. Haben dann aber auch neue Aspekte reingesetzt, was ich ganz toll fand. Es gab mehrere Sitzungen dazu. Dann jede Menge Twitter, ja, Beschlüsse und so der üblichen Formalfu. Danke, Wilk. Fragen und Anmerkungen gerne am Ende, wenn wir mit den Berichten durch sind. Dann mache ich mal weiter. Ich habe den Einladungstext für den LPT im Januar vorbereitet. Am 3.12. hatten wir einmal ein Gespräch bezüglich eines Wahlkampfshops und wie wir uns das so vorstellen. Irgendwann hatten wir auch noch ein kurzes Arbeitstreffen, eine ÖA-Sitzung am Freitag, den 10. Dann hatte ich ein Kandidatinnen-Mumble organisiert. Das hat auch schon stattgefunden am Sonntag. Ich bereite mit dem Harry die Kampagnenpräsentation vor. Da warten wir natürlich jetzt noch auf Themenfestlegung und so weiter. Dann habe ich rausgeschickt eine Einladung zu einem zweiten Wahlkampftreffen am 20.12. Da würde ich mich freuen, wenn möglichst viele Menschen kommen. Wir wollen anhand des Lime-Surveys die Themen festlegen und mal schauen, was wir so an Slogans und Hashtags bekommen haben und welche Ideen man da umsetzen könnte. Ja, dann habe ich mich ein bisschen um das Wahlprogramm Innenpolitik gekümmert, zusammen mit Amsel und Orange Bay und bastel an der Landesliste, also an der Webseite für die Landesliste. Ja, bisschen kommuniziert, ein paar Tickets und ich habe mich mit dem Christian verbandelt, der ist auch hier, da freue ich mich, da kommen wir später nochmal unter Sonstiges zu. Das war's von mir. Und der Ober-Eichwald. Ja, guten Abend. Ich habe beide Team Polyevs besucht, war ebenfalls beim Mumble mit Ricardo am 3. Dezember. Ich war auch am 12. Dezember beim Listenkandidatinnen-Meeting. Ich habe Social Media gemacht. Ich war mehrmals in der LGS, habe unter anderem geputzt und das Spinnenproblem beseitigt. Ich habe sie leider nicht gefüttert, wie mir geraten wurde. Und jetzt ist es eh zu spät. Ich habe ganz viele Tickets bearbeitet. Da war wie immer sehr viel Spam drunter. Die Wahlunterlagen zusammengetrommelt von allen Kandidatinnen und es fehlen nur noch von vier Personen ein paar Unterlagen. Das heißt, wir haben bald alle Unterlagen. Ich war auch für UUs in der LGS, um da abzuholen, was da liegt. Ich habe aktuell, mir liegen 21 unbestätigte UUs vor, wobei unbestätigt nochmal unterstrichen werden muss, weil ich glaube, ein paar sind nicht doppelseitig und somit schon mal gar nicht gültig. Beziehungsweise die Doppelseite fehlt komplett, sie wurde auch nicht irgendwie angeheftet und nix, gut. Den Stand aktualisiere ich trotzdem immer im Wiki. Und ich habe noch AGÖA gemacht, war leider nicht bei der Sitzung, weil ich wegen den Yuppies verhindert war. Habe aber zum Beispiel die Werbung gemacht, die wir auf Facebook geschaltet haben. Habe heute dann nochmal eine Rechnung als PDF zusammengefasst für die Schatzmeisterei. Und ja, das von mir. Danke, Obereichwald. Und als nächstes hätten wir dann den Bali. Ja, hier stimmt gerade was nicht. Ich warte mal. Also ich muss das aus dem... Also mein Pad verträgt sich nicht mit meiner neu ausgewählten Taste. Also Schatzmeisterei, ihr habt eben gehört, wozu das führt. Man kümmert sich darum, dass Rechnungen vorliegen. Des Weiteren ist der Rechenschaftsbericht für NRW 2020 fertig. Die letzten Kontoauszüge wurden besorgt. Die beiden Sitzungen, an denen habe ich auch teilgenommen. Und ja, was soll ich sagen? Die üblichen Nebengeschäfte, RT... sehr viel connected mit anderen Piraten und so weiter. Danke. Danke dir. Und Daniel? Ja, ich habe in erster Linie Tickets gemacht und auch bei dem Arzttreffen. Und das war. Okay, danke dir. Und Tatjana? Ja, ich war wie du auch bei der AGÖA, Kandidatentreffen, Arbeitstreffen, zurzeit wieder viel Mitgliederverwaltung und auch ein paar sonstige Tickets. Okay, danke Tatjana. Bei Isan steht Tickets und Arbeit treffen. Sie ist aber nicht hier, ist da. Okay, gibt es Fragen, Anmerkungen zu unseren Tätigkeitsberichten? Reichwald. Ich habe eine Frage an den Balli, weil der hatte im Patch stehen, dass ca. 10 bestätigte UUs aus Bielefeld erstmal lobenswert, dass du die bestätigt hast. Plus 1 wird mit Stern markiert. Die liegen nicht in der LGS. Ich weiß nicht, ob du die, wann du die losgeschickt hast, ob du die zur Stadt Bielefeld gegeben hast und die dann weiterleiten. Also, wie hast du das gemacht? Zweiteres. Ich lasse mir die immer von der Stadt Bielefeld bestätigen und die schicken das dann weiter mit einem unserer Briefumschläge. Vielleicht sind die einfach noch nicht angekommen. Habe ich aber letzte Woche, Mittwoch oder so, da abgegeben. Okay, aber gut zu wissen, dann kommen die wahrscheinlich noch an. Aber ich habe aktuell auch Probleme mit der Post. Die brauchen irgendwie aktuell Verlange. Konnte ich gerade nicht lesen, weil mein, wie gesagt, Etherpad stimmt mit meiner Tastenkombination Mumble. Von daher habe ich mir da jetzt gerade meinen anderen Text, den ich da noch vorlesen darf, schon mal copy-pasted in ein anderes Programm. Gibt es weitere Fragen? Dann kommen wir zu den Berichten, Statistik, Finanzen, Bali. Selbstverständlich und deswegen einmal auch für die Aufnahme. Wir haben heute diesmal alles zusammen. Wir haben einen Barkassenbestand. Also alles bis auf Sparkasse Mülheim, was ich nenne, ist Stand heute. Sparkasse Mülheim ist 1.12. und ich sage die Summen. Barkassenbestand 141,09. Girokonto GLS 16.805,73. Zinsertragskonto bei derselben Bank 29,99. Sparkasse Mülheim 11.596,33. Sparkasse Düsseldorf Giro 1 69.787,64. Girokonto 2 188.898,78. Hierauf ist auch das bisher vorhandene Sparkonto geflossen, welches aufgelöst worden ist. Bitteschön. Danke, Herr Wadi. Kannst du das bitte nachher ins Wiki eintragen? Steht auch schon im Protokoll. Wo soll ich, auf welche Wiki-Seite soll ich das eintragen? Ah, ich hatte jetzt Wiki-Protokoll NRW-Vorstand. Ja, ich guck mal. Also das Protokoll wird ja dann ohnehin hier mit dem Tagesaktuellen überschrieben, wo die Zahlen drin stehen. Da muss der Balli eigentlich nichts machen. Okay. Sonst noch Fragen, Anmerkungen zu Finanzen? Gut, machen wir weiter. Termine. Da steht der 20.12. um 19 Uhr das nächste Wahlkampftreffen. Da geht es dann nicht mehr um Programm, weil das wäre eh zu spät, da die Anmeldefrist für Programmanträge morgen 17. um 23.59 Uhr und 49 Sekunden ist. Dann haben wir am 15. und 16. Januar unseren Landesparteitag Hybrid in Herne. Haben wir sonst noch Termine? Nee, Vielleicht nochmal Deadline für E-Mail-Umsanträge nennen. Das wäre Ende des Jahres. Weißt du noch, wann du die Mitgliedermail geschickt hast? Die Info dazu? Irgendwann Anfang Monats. Okay, also bis 31.12. müssen wir alle mit unseren Piratenpartei NRW-Adressen umgezogen sein. Dazu liegt uns eine E-Mail vor. Ich glaube, von der AG Technik müsste die sein. Und da muss man dann einmal ein Formular ausfüllen, damit das auch klappt. Haben wir weitere Termine? Okay, dann noch ich weiter. Anträge hatten wir keine, aber wir hatten zwei Umlaufbeschlüsse, die paste ich gleich noch ins Protokoll. Und zwar hatten wir einen Mitgliedsantrag mit der Nummer 477460, und wir hatten einen Finanzantrag für den Wahlkampf der Bundestagswahl, das ist das Ticket 476967. Da hatte der Christian, einer unserer Listenkandidaten, eine Erstattung beantragt von 381,86 €, ja, für zahlreiche Dinge, die im Bundestagswahlkampf gebraucht worden sind. Und diesen Antrag haben wir angenommen. Bali, möchtest du dazu noch was sagen? Ja, ich kann natürlich was dazu sagen. Also grundsätzlich gilt ja selbstverständlich, bevor wir irgendwelche Gelder auszahlen oder zustimmen, muss vorher ein Antrag vorliegen über das Budget, welches bekommen werden soll. In diesem Fall hat sich das aber erübrigt, weil Christian ja auch auf Listenkandidat Platz 4 oder so unter den ersten 5 war auf jeden Fall und somit von uns die Ausgaben zum Großteil bezahlt werden, wenn es nicht gerade der Jet nach New York ist oder ähnliches. Also, kurz gesagt, erst Antrag auf Budget und dann geht das in Ordnung. Okay, gibt es Fragen, Anmerkungen? Ich glaube, wir haben die Umlaufverschlüsse jetzt doppelt im Protokoll. Ich sehe keine Meldungen. Dann würde ich weitermachen mit Aktuelles aus den Kommunen NRW. Bisheriger Stand findet sich im letzten Protokoll. Gibt es hier Neuigkeiten? Ah ja, da habe ich glaube ich ganz vergessen, aber man kann es an verschiedenen Orten eintragen. Ich hatte noch Kontakt zu den Wittener Piratinnen und Piraten bezüglich also dieses Mail beziehungsweise dieses Hack-Vorwurfs, den man ihnen unterstellt hat, weil die AfD einen Antrag im Landtag NRW gestellt hatte, das zu überprüfen und die Piratenpartei als Verursacher sieht in dieser Sache. Und da habe ich ein längeres Telefonat geführt mit den Wittnern und auch die Vorgehensweise auf der kommunalen Ebene besprochen, also wie wir uns verhalten halt eben bezüglich der Stadt Witten und der örtlichen den örtlichen Behörden und natürlich auch halt bezogen, welche Informationen wir an örtliche und überörtliche Presse herausgeben. Und ja, das war soweit okay. Okay, das könnte da auch reinpassen. Ja, vielleicht kann das jemand stichpunktartig dann noch protokollieren. Haben wir sonst noch was Aktuelles aus den Kommunen? Dann haben wir als nächstes Wahlkampfkoordination Landtagswahlen 2022. Wir haben im Protokoll die Übersichtsseite im Wiki verlinkt. Und eine der Unterseiten ist die Seite der Direktkandidatinnen. Wenn also Aufstellungsversammlungen geplant sind und Kandidaten gewählt sind, da bitte eintragen. Ich hatte jetzt hier neu für heute den Unterpunkt Unterstützungsunterschriften sammeln, unterstützen. Ich hatte ja gerade Hatte schon ja. gesagt, ich habe mich mit dem Christian verbunden. Wandelt sozusagen und Christian, vielleicht magst du vielleicht mal hochkommen. Christian ist der Super- und UU-Sammler, der schon in Schleswig-Holstein sehr viel geholfen hat. Ja, ich sehe, dass du da mobil drin bist. Ah ja, wunderbar, da ist der Sprechenraum. Hallo Christian. Okay, das ist vielleicht mobil jetzt nicht so ganz einfach. Ich gucke mal eben, was er mir geschrieben hat. Also der Christian hätte Zeit in den ersten beiden Januarwochen oder auch zwischen dem 26. und 31. Dezember. Frage an meine lieben Kolleginnen. So jetzt. Ah, wunderbar, da bist du. Hallo. Ich war hatte jetzt unterwegs, bin jetzt eben rausgeflogen mit dem Telefon, war noch in der falschen Sitzung eben. Aber so, ja. Jetzt ja, bist du da. Ja, ja. Ich hatte gerade schon wiederholt, was du mir geschrieben hast, wann du Zeit hättest. Jetzt wäre halt die Frage zum einen, du brauchst die Formulare aus unserer Landesgeschäftsstelle und zum anderen müssen wir dich ja irgendwie unterbringen. Ja, genau. Also ich würde wahrscheinlich mit dem Zug hinfahren. Frage ist nur, wohin? Wobei ihr ja relativ viele Großstädte habt. Vielleicht habt ihr ja eine Erfahrung, wo es am besten funktioniert. Köln, Düsseldorf, ich weiß nicht, das Klientel da ist. Und dann eine Unterkunft ist halt das Wichtigste. Es kann auch privat sein, im Gästezimmer oder was weiß ich, in der WG oder Kommune oder was weiß ich, was es gibt. Ja, vielleicht nicht unbedingt auf der Couch. Das kann man mal eine Nacht machen. Das hatte ich ja auch in Kiel gemacht. Aber so die ganze Zeit ist natürlich, naja, also eine Couch, die einfach nur eine Couch ist. Eine ausziehbare Couch ist, denke ich mal, auch in Ordnung. Ja, genau. Und die Sache ist halt, ich bin jetzt schon auf gepackten Koffern in Saarland. Ich hoffe, dass wir das die nächsten 6 Tage schaffen, dort das durchzubringen. Das kommt immer so drauf an, aufs Wetter. Die Tage sind auch nicht lang und man weiß immer nie, was einen erwartet vor Ort. Da gibt es keine Garantie, das sage ich auch. Muss es halt versuchen, meistens klappt es ja, aber ja. Nun ist es so, dass ich eigentlich schon dachte, ich hatte in der zweiten KW Urlaub, aber da habe ich auch wirklich was vor, dass ich am liebsten nach Weihnachten gleich komme, wenn das im Saarland klappt. Und dass wir kurzfristig da anfangen können. Eure Formulare stimmen ja scheinbar. Also hoffe ich, da gibt es keine Probleme, nicht, dass wir hier umsonst sammeln. Und da hätte ich schon, also es ist den zweiten Weihnachtsfeiertag gleich hinfahre, am 27. anfangen und dann irgendwann am 31. wieder zurückfahren, damit wir schon mal 4 Tage haben. Ja gut, es ist nicht lange, aber ich habe ja meistens auch Kurzarbeit noch bis 31. März. Die erste Woche könnte ich mal versuchen, noch wieder zurückzukommen. Ja, und vielleicht habe ich da wirklich eine ganze Woche Zeit. Ja, die zweite sieht jetzt wieder schlechter aus. Ich habe heute wieder eine E-Mail bekommen, dass es doch was wird mit dem Seminar. Und deswegen wäre es schon ganz gut, wenn wir gleich nach Weihnachten, also wenn ich Zeit habe oder nicht nochmal ins Saarland muss, wo es da wieder an irgendwas hängt, man weiß es ja immer nicht. Könnt ihr da kurzfristig irgendwas ermöglichen? Das ist das, wo ich jetzt einschalten wollte, liebe Vako, wenn du erlaubst. Sehr gern. Also, trifft mich vollkommen unvorbereitet irgendwie, viel zu kurzfristig. Aber, wir schicken dich garantiert nicht ganz alleine irgendwohin los. Wir werden dir natürlich auch Leute von vor Ort mit dabei geben wollen, weil sonst wäre das Ganze witzlos, finde ich. Aber wir können das am 20., sprich Montag, doch gemeinsam besprechen. Und bis dahin können wir doch alle versuchen, noch jemanden zu finden, der sich auch bereit erklärt, in Köln, in Düsseldorf oder in Dortmund oder sonst wo, entweder Kost und Logis zu bieten oder da nebenbei zu sein oder wie auch immer. Das ist mein Vorschlag, dass wir das nicht jetzt entscheiden, welche Woche, sondern dass wir das auf Montag vertagen, wenn wir eh unser Treffen haben. Also ich, Christian, also von meiner Seite, ich finde das erstmal ganz toll, dass du das machst und dein Ruf eilt voraus. Also du bist am 27. bist du im Saarland noch oder 26. Nein, hoffentlich nicht. Ich hoffe, dass wir nächste Woche bis zum 23. im Saarland durch sind oder es wirklich aussichtslos ist, was ich aber nicht hoffe. Und wenn dann jetzt noch, sag mal, 30 Unterschriften fehlen, dann würde ich erstmal das Saarland voll machen. Aber ich hoffe ja, dass wir das dann schaffen. Wo es sind wirklich nur 150 Unterschriften und die sind auf der Liste. Und das hoffe ich, das ist zu machen. Und am besten 2 Listen voll. Ja, aber ich hoffe, jetzt schaffen wir das. Also wir haben aktuell in Nordrhein-Westfalen 1000 Unterschriften, die wir brauchen. Wir planen im Moment ja, die Unterschriften auf 500 zu reduzieren. In welcher Form wir das machen, ist noch ein bisschen unklar, aber es soll im Landtag NRW ein Antrag bearbeitet werden und der Landeswahlleiter geht davon aus, dass die Unterschriften reduziert werden. Das heißt also, wir haben eine ganze gute Liste und wenn da die Multiplikatoren unterschreiben, wenn wir auch ein bisschen sammeln, dann haben wir im Moment so 250 Unterschriften, die wir sozusagen extern sammeln müssten. Da kann man zwar nicht von ausgehen, dass die 1000 reduziert werden, dazu muss der Antrag beschieden werden, aber davon ist eigentlich, dachte der Landeswahlleiter, zu 99% auszugehen. Das heißt, wir brauchten 200 Unterschriften. Ich für meinen Teil würde Dortmund auch nach den Weihnachtsfeiertagen als sehr gut empfinden, weil zwischen den Weihnachtsfeiertagen halt eben viel ausgegeben wird, Geldgeschenke und dann haben wir den Vorteil, dass vielleicht, oder Nachteil, je nachdem aus welcher Sicht man das sieht, vielleicht 2G fällt und vielleicht aber auch auf der anderen Seite die Inzidenz noch nicht so hoch ist, dass es Schwierigkeiten gibt. Also ich glaube, es wird einen ziemlichen Run geben in diesen ersten 3 Tagen vor nach dem Weihnachtsfest. Ich würde von meiner Seite aus dir privat, also aus meiner Tasche, ein Hotel, oh, ich sehe gerade, ich könnte dir ein 4-Sterne-Hotel buchen für 2 Nächte. Ja, Hauptsache innenstadtnah, damit man irgendwo hingucken muss, weil was für Sterne, 3 ist auch gut. Es geht jetzt hier Arbeitseinsatz, es ist hier kein Urlaub, also es ist zum Spaß dort. Also Hauptsache irgendwo was. Und wann habt ihr WKO am 20.? Ja, genau. Also du hast den... Vorteil ist, dass die Preise im Moment für Hotels extrem billig sind und ich meine, so Couch ist ja ganz nett, dass du auf einer Couch schlafen willst, aber und es gibt sicherlich auch noch, wie schon, Piratinnen und Piraten vor Ort, aber bei den aktuellen Preisen zwischen den Jahren, also so um die 30 Euro für ein 4-Sterne-Hotel, da gehst du mal dann schön ins Hotel, wenn du sowas machst. Ja, ist mir auch recht, ja. Aber wann habt ihr WKO? 20. 19 Uhr. 19 Uhr, ich versuche mal, da bin ich schon im Saarland, dann haben wir schon hoffentlich 2 Tage Erfahrung und dann ist ja absehbar, kann man schon mal sagen, dass man relativ sich, ja, also es muss jetzt schnell gehen mit der Planung, Vorbereitung, ihr müsst ja auch irgendwie das durchdenken, den Plan, weil die zweite Woche habe ich wohl doch keine Zeit und man weiß immer nicht, was so auf einen zukommt. Ich bewerbe mich jetzt auch woanders beruflich und dann kann es sein, dass man ganz schnell einsteigen muss und dann hat man erst gar keine Zeit mehr. Das damals zur Bundestagswahl war ja auch Kurzarbeit. Das war hat glücklicherweise geklappt und dann kann es auch sein, man wird in der ersten Woche auch wieder zurückgerufen. Aber wir versuchen jetzt erstmal den Urlaub nach Weihnachten, das noch effizient auszunutzen, 4 Tage, wo ich am 31. wieder zurück sein muss, wegen verschiedenen Sachen. Und dann kann man ja mal gucken, wie man danach neues Jahr weitermacht. Aber wenn das nach Weihnachten schon mal funktioniert, ist ganz gut. Aber wir können in Ruhe nochmal am 20. reden, wenn ihr dann noch irgendwas gebucht kriegt. Und dann, nur ich wollte schon euch mal vorbereiten. Ihr müsst jetzt noch gar nicht was machen. Und ich brauche auch niemanden zum Sammeln. Wichtig ist, dass wir die Unterschriften zusammenbekommen. Ich habe das auch in Kiel größtenteils alleine gemacht, weil die anderen natürlich arbeiten, Familie, Studium oder so hatten. Also, es geht ja darum, dass die Unterschriften zusammenbekommen. Wenn jemand sich dazustellen will, kein Problem. Aber es ist leider eine Einzelleistung. Ich brauche auch keine Infostände. Ich brauche einfach nur die Zettel und ein paar kleine Flyer. Und dann geht es los. Und dann hoffe ich, kommt was zusammen. Universität war ganz gut, aber auch so alternative Parks, also was weiß ich, wo halt Leute sind, die auch Zeit haben und nicht die, ja, keine Ahnung, nicht nur einkaufen, von auswärts kommen, Tourismus, das ist halt schwierig, dann aber, na gut, ihr kann ja aus ganz NRW kommen. Okay, gut, das war's zu mir. Jo, danke. Also dann sehen wir uns am Montag oder hören wir uns am Montag nochmal. Also du bist in Nordrhein-Westfalen sicherlich mit, da ist das relativ einfach, sehr dicht besiedelt, Ruhrgebiet, überhaupt keine Frage und da wirst du deinen Spaß haben. Wie schon gesagt, dann lass uns am Montag sprechen. So wie es aussieht, halt eben kann man recht günstig Hotels schießen. Das kriegst du natürlich auch von uns finanziert, weil das ist schon eine deutliche Entlastung dann auch für uns, ne? Ja, was halt immer sein kann, dass man gesundheitlich nicht mehr auf dem Trichter ist. Also da, das ist halt so, wenn man sich dann infiziert hat, ist es halt, wisst ihr ja, dann ist halt nicht. Okay, geht's in Quarantäne. Gut, dann hören wir uns am Montag um 19 Uhr nochmal und dann werden wir das mal ganz, ganz konkret dann machen, ne? Ja, dann kann man ja auch sehen, ob das im Saarland fruchtet oder länger dauert. Und dann können wir es konkret machen. Okay, dann noch viel Erfolg und mal sehen. Super, vielen Dank, Christian. Wir machen uns dann derweil bis Montag noch ein paar Gedanken mit Unterkunft beziehungsweise wie die Formulare zu dir kommen und dann besprechen wir das am Montag. Ja, also vom 26. bis 31. Übernachtung. Also 26 geht noch nicht sammeln wahrscheinlich, weil ich da erst ankomme. Und dann ist es meistens schon dunkel, weil du ja nur bis 16 Uhr oder so Zeit hast, dass er da schon mal guckt und konkret dann am 20. nochmal besprechen. So, dann tschüss. Danke dir. Ja, tschüss. Okay, Wilk, du hattest das gerade schon angesprochen, Absenkung der Unterstützungsunterschriften. Du hast ja einige Gespräche geführt. Magst du uns da auf den neuesten Stand bringen? Ja, der Landeswahlleiter und sein Büro, die kennen uns ja schon und mögen uns und schätzen uns. Mittlerweile, das war ein schönes, langes Gespräch heute. Also wirklich, ja, also ich bin eigentlich, wenn ich im Gespräch bin mit Kunden, habe ich keine so lange Zeit zwischendurch zu telefonieren, aber ich habe mir die Zeit genommen und eine halbe Stunde war das. Und er hat dann halt darüber gesprochen, der Landeswahlleiter, dass es natürlich eine politische Entscheidung ist, also nicht eine Entscheidung des Landeswahlleiters. Also wenn er als Behörde des Innenministeriums was zu sagen hätte, würde er es natürlich absenken, weil es ist eine No-Go in der kommenden Omikron-Welle, also sozusagen Welle 4b oder die fünfte Welle, im, sage ich mal, ausgehenden Januar, Anfang Februar. Wir haben aber jetzt schon hier die ersten Fälle in den Schulen und so. Also ich glaube gar nicht mehr, dass wir so bis Februar kommen, sondern im Januar das kommt und da können wir die Leute nicht rausschicken. Also da wird es vielleicht sogar wirklich nochmal zu einem Lockdown kommen. Und das haben wir gemeinsam besprochen und er sagte, nee, in dieser Situation Unterstützungsunterschriften sammeln geht gar nicht, aber es sind halt die Spielregeln, die vorgegeben werden und der Landtag hat, anders als er es eigentlich erwartet hat, das nicht auf die heutige Sitzung gesetzt, auf die Plenarsitzung. Die nächste Plenarsitzung ist also erst im Januar. Die MLPD hat bereits einen Antrag recht fundiert gestellt, wo er dann gesagt hat, dass man sich dann im Prinzip zusammentun kann und das vielleicht auch nochmal unterstützen kann. Wir können aber auch noch einen eigenen Antrag einreichen, aber es muss halt eben Antrag eingereicht werden für kleinere Parteien. Ich bin mir jetzt so juristisch nicht sicher, ob jede Partei ein Einzelnen, also eigentlich müssten sie für die Gleichbehandlung nur eine Partei entscheiden und dann ist es für die anderen auch automatisch. Also eigentlich würde der Antrag der MLPD ausreichend sein für die Sitzung des Landtages NRW im nächsten Jahr. Wenn dann diese Sitzung ist und wir wohl mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit das Thema Unterstützungsunterschriften in der Plenarsitzung kommen wird, dann wird der Landtag wohl auch für eine Reduzierung stimmen. Diese Stimmung, die halt intern ist, die man halt so, man spricht ja drüber, ne, wie ist das mit diesen Unterstützungsunterschriften? Es gibt ja immerhin, ich glaube, an die über 30 Parteien, die antreten möchten und ja, und der Landeswahlleiter kennt die Probleme und sagt sich, also nee, das geht so nicht. Garantiert ist das nicht, das heißt also, wir haben keine Garantie darauf, dass der Landtag das auf die Sitzung setzt und dann die Unterstützungsunterschriften absenkt. Von daher wird noch die Diskussion hier sein, ob wir das Ganze nochmal stabilisieren, indem wir auch einen Antrag stellen oder indem wir mit kleinen Parteien, wie jetzt zum Beispiel ÖDP oder die Tierschutzpartei, mit der wir so, ich sag mal, nicht ganz so weit entfernt voneinander sind von den Themen, dass wir dann eventuell einen gemeinsamen Antrag nochmal machen. Und das ist so eine Sache, die müssten wir nochmal diskutieren. Weißt du, wann die Plenarsitzung im Januar ist? Warte, ich schau mal. Die stehen ja alle schon seit langer Zeit vorher fest. So. 22. Januar. Und die darauffolgende ist dann Mitte Februar? Das ist dann auch, sitzungsfreie Zeit. Ja, das wird dann Ende Februar sein. Das ist ja so ein bisschen nur raussehen aus den sitzungsfreien Zeiten. Also bis 6. Januar ist keine Sitzung. Dann sind natürlich Sitzungen, Ausschusssitzungen und so. Am Ende der Ausschusssitzung dann halt die Plenarsitzung. Und die Plenarsitzung der ersten Phase ist dann 22. und 23. Januar. Dann kommt eine Pause vom 8. Februar, sitzungsfreie Zeit, bis 21. Februar und dann geht es wohl wieder los. Es kann also sogar sein, dass die nächste Sitzung dann halt sogar erst im März ist und dann wird es also echt schon eng. Okay, also ich meine, wenn der Antrag behandelt wird, dann wird es natürlich eine Regelung finden für alle kleinen Parteien, die sammeln müssen. Von daher macht es eigentlich keinen Sinn, jetzt für die Januarsitzung da noch irgendwas einzureichen, also aus meiner Sicht. Aha, Ja, du kennst ja nicht die Begründung. Also vielleicht haben wir ja eine andere Begründung. Ich kenne die Begründung der MLPD nicht. Er hat mir gesagt, ich soll dann mal im Internet googeln. Es wäre veröffentlicht. Wir müssen uns das durchlesen. Wenn wir da inhaltlich konform gehen würden, brauchen wir keinen Antrag stellen. Wenn wir sagen, wir haben eine ganz andere inhaltliche Ausrichtung, dann sollten wir jetzt einen Antrag stellen. Okay, also wer den findet im Internet, der möge uns den zukommen lassen, damit wir uns den mal anschauen. Ja, ich gehe mal auf die Suche. Also er sagte mir, es wäre im Internet drin, aber es ist nicht so einfach zu finden. Gut, gibt's da sonst noch Meinungen von den Kolleginnen? Ach, hallo Isan übrigens. Tag. Du hattest aber schon eingetragen, Tätigkeitsbericht. Ich habe das einfach mal so vorgelesen. Okay, wenn es zu dem Thema nichts mehr gibt, würde ich weitermachen. Unter Sonstiges Wichtiges hatte ich uns eine E-Mail aus Hamburg ins Protokoll kopiert. Und zwar hat der Landesverband Hamburg für die wahlkämpfenden Landesverbände beschlossen, Landesverband 2000 Euro an Wahlkampfhilfe zu geben. Nein. Nicht? 2000 insgesamt, also 500? 2000 insgesamt für ein eigentlich ganz bestimmtes Projekt. Ja, das war jetzt meine Frage, weil da steht ja nur ein Beispiel drin für Fahrtkosten für Wahlhelfer. Weiß jemand da genaueres? Sonst müssten wir vielleicht nochmal nachfragen. Ich kann dir den Hintergrund erklären oder uns allen. Dann ist dem vielleicht geholfen. Ja, bitte gerne. Hintergrund war unsere gemeinschaftliche Überlegung der vier Landesverbände, die im nächsten Jahr Wahlkampf haben, dass ich nenne es nach wie vor gelesenes Mobil einzusetzen zu wollen und daraufhin einen Antrag beim Bund gestellt haben auf insgesamt 10.000 Euro. Der ist bis heute nicht entschieden. Und trotzdem haben die Hamburger vorsorglich gesagt, dass diese vier kämpfenden Landesverbände mit diesem eben genannten Betrag 2.000 Euro unterstützen, was aufgrund dieses Antrages entstanden ist und ob der Diskussion darum, dass das der Bundesvorstand hier noch nie gemacht hat, sich direkt an Wahlkämpfen zu beteiligen. Man solle sich doch gefälligst an die Schatzmeisterrunde wenden. Daraufhin ist dieser Entschluss in Hamburg entstanden. Es war grob zusammengefasst. Okay, danke dir. Ich muss das nachhören. Ich war jetzt hier gerade abgelenkt. Gibt es Meinungen, Fragen, Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann sollten wir uns aber auf jeden Fall einmal kurz schriftlich bedanken. Auf die E-Mail würde ich vorschlagen. Okay, dann hatte ich noch eine E-Mail gefunden. Mitgliederdaten, Ticket 477657. Der Vorstand der KV Rhein-Sieg möchte Zugriff auf unsere Mitglieder, also auf deren Mitgliederdaten. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher. Ich kenne das nur so, dass dass Mitgliederdaten angefragt werden, wenn Einladungen verschickt werden. So ganz generell, Daniel, Tatjana, machen wir das eigentlich nicht, oder? Habt ihr da so eine Standardantwort oder sowas? Also grundsätzlich verschicken wir normalerweise eben halt nur dann Daten, wenn auch notwendig sind mit dem aktuellen Stand. Hier ist allerdings die Rede von Zugriff auf die Mitgliederverwaltung. Ich sag mal Zugriff auf die Mitgliederverwaltung oder Zugriff auf die Mitgliederdaten. Ist der Daniel jetzt nur bei mir weg? Nein, auch bei mir. Aber soweit ich weiß, ist der Martin auch durchaus berechtigt, Einladungen selbst zu verschicken. Und braucht, ich glaube, das war missverständlich in der Mail ausgedrückt. Was er brauchte, ist der aktuelle Stand der Mitgliederdaten, um seine Einladung zu verschicken. Der Kreis Rhein-Sieg darf das so, wie es da ist. Und dann geben wir auch die Daten im Allgemeinen dann an die entweder Büropiraten oder Kreisverbände weiter. Bei VKVs machen wir das nicht. Da muss der Text an uns rankommen und wir versenden die Einladung. So ist das geregelt. Akustisch mal wieder nicht verstanden, egal. Ich würde das Ticket einfach an die Verwaltung weitergeben, sprich In diesem Fall in persona von Daniel und Schi. Ja, ja. Wir als Verwaltung haben das Ticket ebenfalls bekommen. Also es ist ein Duplikat, es liegt bei uns schon. Kann also, ich werde das nachher einfach miteinander verbinden. Alles klar. Haben wir sonst noch was Sonstiges Wichtiges? 3, 2, 1, das ist nicht der Fall. Dann haben wir noch wichtige Links und Hinweise im Pad. Wenn ihr Infostände plant, tragt sie bitte im Wiki in den Infokalender ein. Das ist nicht nur, um sie gegebenenfalls zu verbreiten, sondern auch sehr, sehr wichtig, sollte mal was passieren. Habt ihr damit den Landesvorstand automatisch informiert und eine Haftpflichtversicherung würde im Zweifelsfall greifen. So, dann wäre ich schon bei nächster Termin. Das wäre jetzt im Rhythmus der 30.12. Da gibt es jetzt keine Einwände oder so, weil das ein Tag vor Silvester ist, ne? Okay, dann nächster Termin, 30.12. Das ist ein Donnerstag und wieder um 20.30 Uhr ist die nächste Landesvorstandssitzung. Und Ende der heutigen Sitzung ist 21.18 Uhr. Vielen Dank fürs Kommen und Zuhören und Mitreden. Und bis Montag, beziehungsweise wer Interesse hat, bis morgen Abend. Danke für die Sitzungsleitung.